Zikaden. Bericht über ein Experiment. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Regie Frank-Erich Hübner. Es sind Millionen, Milliarden, Billionen. Sie sind überall, nicht nur in den Tropen, auch in den gemäßigten Klimaten. Und nicht nur draußen in der freien Natur, auch in den Städten, in den Straßen, in den Häusern. Ihr Trommeln kommt aus den Lüftungsschächten, aus der Kanalisation, aus dem Radio oder dem Telefon. Zu Gesicht bekommen haben wir sie noch nicht. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Nur ihr Trommeln ist einfach da, schwebt frei in der Luft, bringt den Raum zum Zittern, zum Dröhnen, zum Tosen. Wir stehen vor einem Rätsel. Plötzlich setzt der Lärm aus. Es ist nicht vorher zu bestimmen, wann, nicht zu ergründen, warum, unbestimmt, wo. Setzt spontan wieder ein, an anderer Stelle, zu anderer Zeit, in anderen Tonarten. Meine Kollegen Greta Weiss, Kurt Jenkins, meine Mitarbeiter und ich, wir haben versucht, eine wissenschaftliche Erklärung dafür zu finden, haben uns aber letztlich auf den Gemeinplatz eines chaotischen Phänomens zurückgezogen. Auf jene Klasse von Ereignissen, die durch fortgesetzte Rückkopplung immer ein und desselben Prozesses entstehen. Durch unausgesetzte Einspeisung des Ergebnisses eines Prozesses wiederum in den Prozess selber. Gebetsmühlenartige Wiederholung desgleichen, wodurch unmerkliche Ursachen zu katastrophalen Wirkungen führen. Der berühmt-berüchtigte Schmetterlingseffekt. Wenn in Peking ein Schmetterling mit dem Flügel schlägt, gibt es ein Vierteljahr später einen Blizzard in Chicago. Aus der Liebeslaune eines einzigen Maikäferpaares können Maikäferplagen entstehen. Oder die biblische Heuschreckenplage. Auch Seuchen. Biblisch. Das wäre das richtige Wort für das, was wir erleben. Ein Vorgang von biblischen Ausmaßen. Ahasverischer Bedrohung. Der Colonel hat es möglicherweise vorhergesehen. Machen Sie sich eine Vorstellung von Fantasie? Auf welche Bandbreite das Spektrum Fantasie sich erstreckt? Von der schöpferischen Leistung des Genies bis hin zu den kriminellen Phantasmagorien des Verbrechers? Von Homer, Shakespeare, Beethoven hin bis Nero, Trotzki, Hitler? Welche Monster möglicherweise auf uns zukommen? Was für ein Pandemonium exzessiven Gewalt- und Vernichtungswillens? Vielleicht hatte alles mit einem gewissen Joseph Paul Jernigan begonnen, der am 3. Juli 1981 den alten Edward Hale auf bestialische Weise ermordete, dafür zum Tode verurteilt wurde, 12 Jahre in der Todeszelle saß und nach seiner Hinrichtung dem Anatomischen Institut der University of Colorado zugeleitet wurde. Zwecks anatomischer Kartografierung seiner Leiche im Rahmen des nachmalig zur Berühmtheit gelangten Visible Human Project. Durch vom Scheitel her millimeterweises Abfräsen des auf minus 70 Grad tief und steif gefrorenen Körpers und Anfertigung digitalfotografischer Aufnahmen von jedem der auf diese Art freigelegten Schnitte. 1878 Schnittbilder durch einen menschlichen Körper. 14 Gigabyte oder 8,5 Millionen Buchseiten. Was aber erst der Anfang war, der nun schon Jahre zurückliegt, in denen die Methode weiterentwickelt wurde. Doch noch vor kurzem hatte der Colonel seine Unzufriedenheit geäußert. Der kritische Punkt ist nicht erreicht worden, Mrs. President. Colonel, die Ergebnisse, die das Team erzielt hat, gehen weit über das hinaus, was bisher auf diesem Gebiet erreicht worden ist. Sie kennen doch die internationalen Tagungsberichte. Die Diamond Foundation steht hier an der Spitze der Forschung und das mit Abstand. Die Diamond Foundation hatte die Visible Human Project Methode übernommen, erheblich verfeinert und vom Gehirn einer weiblichen Leiche Schnitte hergestellt im Abstand von 1/10.000 Millimeter. Insgesamt 125.000 Schnitte. Dadurch wurden jede einzelne Nervenzelle und ihre Fortsätze, die Dendriten, darstellbar, sodass, was noch wichtiger war, deren Vernetzungen untereinander sichtbar gemacht und kartografiert werden konnten, denn gerade auf dieses Vernetzungsschema kam es uns an. Der auf diese Art gewonnene dreidimensionale Mikrodigitalatlas eines weiblichen Gehirns umfasste 1 Petabyte. 1 Million Milliarden Bytes. Eine Zahl mit 15 Nullen. 567.000 Millionen Buchseiten. Auf dieser ungeheuren Datenmenge beruhte die Arbeit des Ditford-Teams der Diamond Foundation. Greta Weiss. Ich bin Mathematikerin, Informatikerin und Software-Spezialistin. Und Kurt Jenkins. Ich bin Elektroniker und für die gesamte Hardware des Projektes verantwortlich. Weitere 160 hochqualifizierte wissenschaftliche und technische Mitarbeiter waren mit operativen Detailaufgaben beschäftigt. Feinmechanik, Optik, Konstruktion, Halbleiterlithografie, Elektrotechnik, Elektronik. Kollege Guzi Goodman von der Stanford University beriet uns in Fragen der Gehirnphysiologie und allgemeiner Medizin. Kollegin Carmen Zeiser bei psychologischen Problemen. Ich selber leitete das Projekt. Ja? Hier spricht Dr. Gold. Oh ja. Sehr erfreut. Und wer sind Sie? Dr. Chris Jordan. Ach. Ja, wieso ach? Zweifeln Sie daran? Nicht im geringsten. Es ist nur, von wo sprechen Sie denn? Ja, von meiner Wohnung. Connery Way. In welcher Stadt? Sausalito. Sausalito. Ja, mit wem spreche ich denn? Du bist doch Anne. Anne? Nein. Ich heiße Miriam. Wie kommen Sie auf Anne? Ja, die Stimme. Eine solche Stimme hatte nur Anne. Sag doch, dass du zurückgekommen bist, Anne. Oh, eine Romanze? Die Ergebnisse übertreffen alles, was bisher an künstlicher Intelligenz realisiert worden ist. Throughout the world. Der Turing-Test ist positiv ausgefallen. Intelligenz? Ja, die Leistungen sind unbestritten grandios. Die Realisierung von künstlicher Intelligenz, Mrs. President, ist zwar Voraussetzung, jedoch nicht das Ziel des Projektes. Die Konstruktion und Inbetriebnahme eines Denkroboters, welcher Leistungsstufe auch immer, war nicht Forschungsziel meines Teams gewesen und war auch nicht Ziel der finanziellen Förderung, die Washington der Diamond Foundation für dieses Projekt zukommen ließ. Ziel der Untersuchungen war es, einem Gedankengang experimentelle Realität zu verleihen, den der deutsche Philosoph Heumer von Ditfurth schon Mitte des 20. Jahrhunderts ausgesprochen hatte. Meine Damen und Herren, wenn an den Formulierungen und Umschreibungen dessen, was sich sprachlich nicht mehr unmittelbar ausdrücken lässt, ein wahrer Kern ist, dann könnten wir das Verhältnis zwischen Geist und Materie, zwischen unserem Gehirn und unserem Bewusstsein etwa analog zu dem Verhältnis zwischen Licht und Spiegel verstehen. Im leeren Raum bleibt Licht unsichtbar. Es leuchtet erst, wenn es auf eine Oberfläche trifft, die fähig ist, es zu reflektieren. So hell ein Spiegel aber auch immer leuchtet, in keinem Fall erzeugt er das Licht selbst, das er ausstrahlt. Analog zu dieser Annahme, das Gehirn erzeugt den Geist nicht, der vermittels dieses Organs in unserem Bewusstsein aufgetaucht ist. Das Geistige, das Seelische, das Schöpferische, das sich aus den Gesetzen unserer materiellen Wirklichkeit auf keinerlei Weise ableiten lässt, könnte dadurch zustande kommen, dass die biologische Evolution es fertiggebracht hat, unser Gehirn auf einen Entwicklungsstand zu bringen, der in ihm einen ersten Reflex des Geistes einer jenseitigen Wirklichkeit entstehen lässt. Im Allgemeinen verbinden die Menschen mit Gedankengängen dieser Art die Frage eines Lebens nach dem Tode. Das aber war nicht Gegenstand unserer Betrachtungen. Wir hatten uns vielmehr die Frage vorgelegt, ob die Funktionen des menschlichen Gehirns, des Ditfordschen Spiegels mithin, auf digital-elektronischer Basis simuliert werden können. Ob eine die komplizierten elektrischen und chemischen Funktionen sowie Zustände des Gehirns repräsentierende elektronische Schaltung einen ersten Reflex des Geistes einer jenseitigen Wirklichkeit entstehen lässt. Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Geist, Seele. Die Versuchsanlage, die wir zu diesem Zweck aufgebaut hatten, erhielt die Bezeichnung Neuronet. Neuronet sollte die Ditfurth-Funktion realisieren. Natürlich war das Projekt von Anbeginn an nicht unumstritten, von den erkenntnistheoretischen Grundlagen her. Warum? Weil es direkt auf das philosophische Paradoxon des Solipsismus führte. Ist jemand, der mir sagt, er sei bei Bewusstsein, wirklich bei Bewusstsein? Wie unterscheide ich zwischen seiner Aussage und der eines Roboters, dem diese Aussage bloß einprogrammiert worden ist? Existiert meine Mit- und Umwelt oder ist sie nur ein in meinem Kopf ablaufender Film, eine Fiktion? Der Solipsismus spielt in der Philosophie dieselbe anrüchige Rolle wie das Perpetuum mobile in der Technik. Letzteres ist widerlegbar, der Solipsismus nicht, bisher wenigstens. Würden wir die Ditford-Funktion objektiv realisieren, so hätten wir damit dem gewaltigsten Paradoxon der menschlichen Existenz den Garaus gemacht. Da muss ich Sie enttäuschen, Doktor. Ich bin nicht Anne und ich bin auch nicht zurückgekommen. Wie war Ihr Name? Jordan. Chris Jordan. Anne, ich bitte dich. Sorry, ich bin nicht Anne. Ja, wie kommst du denn zu meiner Nummer? Es ist eine Geheimnummer. Das weiß ich nicht. Eben, weiß ich selber nicht. Ich finde sie vorhin in meinem Notebook. Ohne Namenseintrag. Ich weiß nicht, wie sie da hineingekommen ist. Mir ist das völlig rätselhaft. Ich habe mein Notebook auch niemand anderem überlassen. Haben Sie eine Erklärung? Nein. Dr. Jordan, Sie sind Arzt? Nein, ich bin Physiker bei der Diamond. Diamond? Diamond Foundation. Eine Forschungsgesellschaft, die Moritz Diamond im vorigen Jahrhundert gegründet hat. Zu gemeinnützigen wissenschaftlichen Zwecken. Sie wird zurzeit von Grace Cumberland geleitet. Wir nennen sie nur Mrs. President. Und du? Oder Sie? Pardon. Der mikroanatomische Vernetzungsplan des Gehirns wurde von einem speziellen Computerprogramm in einen mikroelektronischen Schaltplan transformiert. Und dieser wiederum von unseren Semiconductor-Spezialisten mit Hilfe der Gammastrahllithografie in integrierter Schaltung realisiert. Allerdings nur unvollkommen. Wegen der geradezu erdrückenden Datenmenge, wie wir eingangs schon berichteten. Ein Durchbruch bahnte sich an, als Greta Weiss auf die Idee kam, den Schalt- bzw. Funktionsplan in Software umzusetzen. Das heißt, in ein Computerprogramm zu transformieren, welches nun nicht mehr einen speziellen, integrierten Schaltungskomplex beanspruchte, sondern auf allgemeinen Rechnern laufen konnte. Aber auch jetzt zeigte es sich, dass wir mit diesem Programmkomplex die Kapazität der uns zur Verfügung stehenden Datenverarbeitungssysteme bei weitem überfordern. In diesem Stadium brachte der Colonel zur Sprache, dass das Projekt von nationalem Interesse sei. Sie meinen von militärischem Interesse? Militärische Interessen sind immer auch nationale Interessen. Was der Diamond Foundation nicht gelingt, kann an anderer Stelle von Erfolg sein. Ein unbehaglicher Gedanke. Für unser Land. Für die ganze Welt. Stellen Sie sich vor, es gelänge die synthetische Darstellung einer Persönlichkeit mit unabhängigem Willen und ganz selektivem Intelligenz und ebenfalls synthetisch realisierbarem selektivem Charakterprofil. Mit Intelligenzleistungen, die weit über das menschliche Maß hinausgehen. Andererseits mit einem Persönlichkeitsspektrum, dem, um nur ein Beispiel zu nennen, Angst, Ekel und Gewissen, physische und moralische Hemmschwellen völlig fehlen. Welche Monster möglicherweise auf uns zukommen. Was für ein Pandemonium exzessiven Gewalt und Vernichtungswillens ein synthetischer Ditford-Spiegel aus einer uns unbekannten, jenseitigen Welt in diese unsere Welt zu projizieren imstande wäre. Mrs. President, wir müssen uns da Klarheit verschaffen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Aus diesem Grund wird die Regierung ihr Projekt weiterhin unterstützen. Allerdings unter veränderten Bedingungen. Ich komme aus Israel. Und waren zuvor noch nie in den Staaten? Nein. Ich kenne bisher nur Europa. Und mein Land selbstverständlich. Und im Jemen? Waren Sie da nie? Ist das ein Verhör, Herr Doktor? Wollen Sie immer noch Ihrer lieben Anne auf die Spur kommen? In den Staaten, im Jemen. Als Israeli reist man in kein arabisches Land. Ja, und was führt Sie nach Kalifornien? Ich lese Philosophie der Spätantike. An der Universität? Ja. Stanford? Nein. State University San Jose, als Gastprofessorin, 2 Semester. Eigentlich habe ich einen Lehrstuhl an der Universität Beersheba. Hi Diamond, hi Greta, Miss Alina speaking, schönen Gruß auch aus Old York. Ihr habt, wie ich höre, ein total ätzendes Ding am Laufen, Ditford Functions, Critical Mass, wie bei der Atombombe, witzig was? Also, wir kennen euch natürlich und eure Probleme, ohne dass ihr uns kennt. Ist das tatsächlich ein Mädchen? Es scheint so. Mario war doch bei euch. Hat die Amenta-Gang aufliegen lassen. Schade um das Mädchen. Wir sind Hacker. Luke Acid und ich kontrollieren die Black Hole Cyber Gang in Berlin. Ja, wir sind Hacker. Trotzki, Superstring, Melanchthon, Sokrates, Spiro Pallida und Asmodus. Alle irgendwo auf der ganzen Welt verteilt. Moskau, New Delhi, Kapstadt, Honolulu, Quebec. Und noch anderswo. Braucht ihr aber nicht genau zu wissen. Je weniger du weißt, desto sicherer bist du. Ist ja eine heiße Sache. Ich selber bin Messer Liner. Mike, Echo, Sierra, Sierra, Alpha, Lima, India, November, Alpha. Die sind ebenso durchgeknallt. Spiro Pallida? Du bist dran, Chris. Vermutlich Spirocheta, beziehungsweise Treponema pallidum, der Erreger der Syphilis. Konferenz erfolgreich beendet. Wir haben den Zugriff auf die Großrechner einer ganzen Reihe von Telefongesellschaften hier und in Übersee und Supermarktketten und Versicherungen und auch das Internet, versteht sich. Trotzki in Panama hat uns auf die Idee gebracht. Das sind nicht Mega, das sind nicht Giga, das sind nicht Terra, das sind Petabyte. 1 Million Milliarden auf Parallelrechnern. Zieht euch das mal rein, Freunde. Trotzki hat sich nämlich in die Telefonzentrale von Diamond eingeloggt und eure internen Gespräche abgehört. Passwort Eriogena. Wie wir das rausgekriegt haben, na, hört mal. Wir sind eben Hacker und mitgeschnitten alles. Auch die Telefonate von Mrs. President mit CIA und Pentagon und dem Colonel, versteht sich. So, Leute, wir in Old Europe und die Cybergang in Amerika und South Africa möchten euch ein Angebot machen. Ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Hi. Sind das die veränderten Bedingungen, Colonel? Wir wissen von überhaupt nichts, Mrs. President, und lehnen jede Stellungnahme in dieser Sache ab. Sie ist nicht legal. Sie ist nicht legal, das ist ganz unsere Meinung. Wir werden alles in diese Richtung Gehende unterlassen. Ob Sie alles in diese Richtung Gehende unterlassen oder nicht unterlassen, liegt total bei Ihnen, Mrs. President. Ich betone, es ist Ihre Entscheidung und Ihr Erfolg oder Misserfolg. Und alles in allem natürlich Ihr Risiko. Und Ihre nationalen Interessen, Colonel? No comment. Sie sagen also nicht ausdrücklich nein? No comment, Madam. Bedeutet das, dass Sie gegen eine Abwicklung des Projektes in dieser Form kein Veto einlegen würden? Die Abwicklung des Projektes in dieser neuartigen Form hieße, in fremde Rechenanlagen Programme einzuschleusen, die man physikalisch und juristisch als Computerviren definieren könnte. Das ist nicht legal. Wir werden unter allen Umständen leugnen, je etwas mit dieser Sache zu tun gehabt zu haben. Aber dennoch daran interessiert sein, wie das mit der anonymen Einschleusung von Tarnkappenprogrammen in fremde Rechner funktioniert? Ich bitte Sie, dieses Gespräch als nicht stattgefunden haben zu betrachten. Beziehungsweise diejenigen Leute kennenzulernen, die das machen? Oder kennen Sie diese Leute vielleicht schon, Colonel? Im nationalen Interesse? Natürlich kennen Sie die. Ich darf das ja wohl sagen, weil dieses Gespräch Ihrem Wunsche entsprechend ohne dies nie stattgefunden hat. Wie kommen diese Leute eigentlich zu Eriogena? Zum Passwort des Zentralcomputers der Diamond Foundation? No comment, Madam. Haben Sie Eriogena an Black Hole weitergegeben? No comment, Madam. Planen Sie ein Ultra-Internet-Kernel, ein neues SDI, eine Strategic Defense Initiative dritter Art? Eine Fortsetzung des Kriegs der Sterne mit anderen Mitteln, die von den Gehirnen des Pentagon ausgebrütet wurden? No comment, Madam. Das liegt total bei Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Ihr Erfolg. Wir haben damit nichts zu tun. Wir wissen von überhaupt nichts. Wir lehnen jede Stellungnahme ab. Haha. Nach kurzer Zeit wussten wir, dass die Diamond Foundation sich schon zu stark finanziell und personalmäßig mit dem Projekt engagiert hatte, um noch aussteigen zu können. Nicht nur Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Die Zukunft der Diamond Foundation überhaupt. Die Raten des Förderungsbetrages wurden weiterhin auf das Konto der Diamond Foundation gebucht. Allerdings von einem Konto, das der Colombo Fruit Company Incorporated in Panama gehörte. Verwendungszweck? Untersuchungen der Wirkung von Bakteriziden auf das Wachstum von Bananen. Und wir wussten alle, dass diese Beträge nicht mehr überwiesen werden würden, wenn. Es war klar, dass man in Washington nicht nur an Neuronet interessiert war, sondern vielleicht in noch höherem Maße daran, wie Schattenprogramme in Rechenanlagen, die von anonymen Usern eingeschleust werden, auf die Dauer funktionieren würden. An einem Ultra-Internet, wie Mrs. President es genannt hatte. Nachdem das bestehende World Wide Web, ursprünglich vom Pentagon in Szene gesetzt, wegen seiner allzu großen Verbreitung für das Pentagon an Interesse verloren hatte. Hi Chris, hi Greta, hi Kurt, ihr lieben Leute in Kalifornien. Messer Liner speaking, Black Hole Cyber Gang. Wir in Berlin, Nuke Acid, Hybrido und ich, die L'Orange Gang in New Delhi, Einstein in Kapstadt, Coriolis in Honolulu, Canal Rouge in Toronto, Israel in Israel und noch ein paar andere PC-Freaks-Hacker wie wir haben eure vernetzten Neuronet-Teilprogramme bestens untergebracht. Telefongesellschaften, Internetserver, Konzerne, Kaufhausketten und so weiter. Darunter auch die Food Company, wenn euch das was sagen sollte. Trotzki in Panama, natürlich nur Parallelrechner vom feinsten Gigahertz-Takt als Teilnahmebedingung. Ein exklusiver Club, klar? Und alles über Satellit, versteht sich. Timesharing, Reaktionszeiten unter der Mikrosekunde, rund um den blauen Ball der Erde. Das ist doch ein Wort, oder? Ob die was spannen? Manche vielleicht, doesn't matter. Sie werden vor einem Rätsel stehen, aber auch nicht mehr. Neuronet kann nicht gelöscht werden, von niemandem, außer von uns und von euch. Mit unserem Passwort, mit unserem Löschprogramm. Wer sonst Neuronet killt, sofern es überhaupt schnallt, was, wo und wie, riskiert den Totalabsturz seines Rechners, ruiniert seinen Saftladen. Also, Freunde, Ohren anlegen, Augen zu, Fuß aufs Gas, go! Die fragmentierten Programme überall in der Welt, von denen jedes einem peripheren Teilaspekt der neuronalen Gesamtfunktion entspricht, repräsentieren ein globales, auf den ganzen Planeten verteiltes Gehirn, das von unserem Zentralrechner in Sausalito gesteuert wird und eine Speicherkapazität von genau 981 Terabyte aufweist. Nahezu ein Petta oder 1 Million Milliarden Byte. Zufrieden, Colonel? No comment, Madam. Werden wir einander sehen, Dr. Jordan? Das möchte ich gerne, wirklich sehr gerne. Aber Sie werden nicht enttäuscht sein? Wovon? Dass ich nicht Anne bin. Versprechen Sie es mir? Ganz ehrlich gesagt, ich glaube noch immer, dass du Anne bist. Aber Doktor, wozu sollte ich Ihnen solch ein Theater vorspielen? Wir sind doch erwachsene Menschen. Na, es wäre ein Theater von der Art, wie Anne es mir immer vorgespielt hat. Mit ihrem ewigen Hin und Her. Bis sie einmal ernst machte? Ich glaube noch immer nicht, dass sie wirklich ernst gemacht hat. Miriam, genau weil Sie dieses Theater machen, sind Sie, bist du Anne? Ein interessanter, logischer Schluss. Alle Kreter sind Lügner. Und alle Frauen, die Miriam heißen, sind Lügnerinnen? Alle Telefonate innerhalb der Diamond Foundation wurden routinemäßig aufgezeichnet. Als unser Projekt vom Pentagon klassifiziert wurde, mussten alle Mitarbeiter eine Erklärung abgeben, auch mit dem Mitschnitt ihrer privaten Gespräche einverstanden zu sein. So konnte Kurt eine Sprachanalyse von Miriams Telefonat durchführen. Die Übereinstimmung der Formantenspektra ist verblüffend. Miriam musste Anne sein. Das weist praktisch auf eine Identität der Sprecherinnen hin. Wir hatten uns vor 5 Jahren getrennt. Nicht im Guten. Um wen handelt es sich denn? Keine Ahnung. Eine gewisse Miriam Gold, welche behauptet, nicht Anne zu sein. Anne war Fotoreporterin und das Time Magazine hatte sie in den Jemen geschickt. Von da war sie nicht mehr zurückgekehrt. Vermisst? Von Aufständischen entführt? Getötet? Oder einfach abgetaucht? Ausgestiegen? Kommt aus Israel, sagt sie. Kann es eine derartige Identität überhaupt geben? Niemand wusste etwas. Nichts war in Erfahrung zu bringen. Mir ist kein Fall bekannt. Es hatte nicht in unserer Absicht gelegen, einen künstlichen Menschen, einen Homunculus zu schaffen. Vielmehr war unsere eigentliche Absicht von Anfang an eine rein wissenschaftliche, philosophische gewesen. Erzeugt Materie Geist oder erzeugt Geist Materie? Das war unsere Fragestellung. Die Fragestellung der Philosophie seit 3000 Jahren. Ist Bewusstsein, Geist, Seele, eine Eigenschaft der Materie, eine Systemeigenschaft des materiellen Gehirns, wie es neuerdings die Ansicht der evolutionären Erkenntnistheorie und mit Namen wie Konrad Lorenz, Rupert Riedel und Franz Wuketits verbunden ist, oder reflektiert Materie bloß ein außerhalb ihrer selbst liegendes Prinzip, wie es zum Beispiel im 17. Jahrhundert René Descartes und in unserer Epoche der Nobelpreisträger Sir John Eccles postuliert haben. Ist, wenn Letzteres zutrifft, Geist an eine bestimmte chemische Beschaffenheit von Materie gebunden, also zum Beispiel an organische Eiweißsubstanzen, oder bloß an deren Funktionen, die auch auf anderer materieller Basis, zum Beispiel auf digital-elektronischer bzw. Silikonbasis, verwirklicht werden können. Wobei wir uns unter Anerkennung der neuesten Forschungen der Neurobiologie zufolge, wie sie zum Beispiel von Antonio Damasio vertreten werden, im Klaren darüber waren, dass nicht nur die Funktionen des Gehirns, sondern des ganzen Körpers zu berücksichtigen waren. Ich gebe morgen meine Antrittsvorlesung. Kommen Sie? Oh, Sausalito und San Jose, das ist nicht gerade der nächste Weg. Und wir stecken hier mitten in einem kritischen Stadium. Aber gut, ich werde versuchen, mich freizumachen. Ich kann leider nicht sagen, worum es sich handelt. Classified, Sie verstehen. Sorry. Aber du, entschuldigen Sie, Sie sagen mir sicher, worum es sich bei Ihnen handelt. Ich lese über Kabbala und Gnosis. Kabbala und Gnosis. Fantastisch. Das klingt aber, als ob Sie noch nie etwas davon gehört hätten. Im Gegenteil, meine Liebe. Irgendwie hat das ja auch mit meiner Sache zu tun. Naja. Sie machen mich neugierig. Was ist Ihre Sache? Also, die Kabbalisten erkennen in den 10 Zahlen und 22 Buchstaben den Grund aller Dinge. Wir haben die Sache vereinfacht. Jetzt liegen am Grund aller Dinge nur noch 2 Zahlen. Großartig. Und die sind? 0 und 1. Das binäre System. Wir reduzieren die Welt auf die Entscheidungen zwischen Ja und Nein. Deine Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Das ist doch auch ein biblisches Thema, oder? Was ist das denn? Haben Sie Kinder bei sich? Nein. Wie kommen Sie darauf? Hören Sie das nicht? Das sind doch Kinderstimmen. Kinderstimmen? Ja doch, ich höre jetzt auch etwas. Aber das ist nicht bei mir. Können Sie verstehen, was die sagen? Nein, nein. Ja, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ich hatte auch dieses Buch, als ich Englisch lernte. Warten Sie mal. Winnie the Pooh. Natürlich, Winnie the Pooh. Haben Sie eine Erklärung? Es ist auf jeden Fall sonderbar. Möglicherweise handelt es sich um ein Übersprechen von einer Leitung auf die andere. Induktiv, kapazitiv oder galvanisch. Erdschleife oder etwas Ähnliches. Das kommt gelegentlich vor. Oh ja, ich erinnere mich. Seinerzeit gab es sogar einen Kriminalfilm darüber. Eine Frau, die krank im Bett lag, erfuhr auf diesem Wege, dass sie ermordet werden sollte. Während Descartes für den Ort der Wechselwirkung zwischen Materie und dem außerhalb ihrer selbst existierenden Geist die Zirbeldrüse im menschlichen Gehirn ansieht, spricht Eccles von nicht näher lokalisierten Liaison-Areas. Der amerikanische Psychologe E.H. Walker vermutet, dass die synaptischen Spalten zwischen den Nervenzellen, die für die Fortleitung der elektrischen Impulse verantwortlich sind, jene Orte bzw. Funktionszentren seien, an denen der Austausch zwischen einer nicht-räumlichen, nicht-zeitlichen Weltphase und unserer vierdimensionalen Raumzeitwelt stattfindet, in der wir leben, denken und handeln. Und zwar auf dem Energieniveau einzelner Quanten, deren Schicksal letztendlich dem Zufall unterliegt. In Neuronet simulierten wir den Durchgriff einer hypothetischen jenseitigen Ordnungsphase, die in unserer diesseitigen Wirklichkeit als ordnungsloses Zufallsereignis aufscheint, durch nuklear gesteuerte Zufallsgeneratoren. Das und die Berücksichtigung der Wechselwirkung des Gehirns mit dem übrigen Körper machte Neuronet zu einem so aufwendigen System, dass die den Diamond Labors zur Verfügung stehenden Datenverarbeitungssysteme allein nicht mehr ausreichend waren. Meine Damen und Herren, wie wir soeben erfahren, haben sich gleichartige Überfälle auf Bankfilialen in mehreren Städten ereignet. Nicht nur in Kalifornien, sondern auch an der Ostküste. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Es scheint sich um die konzertierte Aktion einer gut organisierten Verbrecherbande zu handeln. Angesichts des einheitlichen Vorgehens der Akteure sprechen Fachleute sogar schon von einer neuen, bisher unbekannten Form von Kriminalität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gnosis heißt Erkenntnis. Aber Erkenntnis wessen? Bevor wir nach dem fragen, was die Gnosis erkennt, muss etwas über das Wie gesagt werden. Schon das grenzt die gnostische Erkenntnis von der Philosophie ab. Erwirbt diese ihre Erkenntnisse auf rational-logische Weise, werden also ihre Erkenntnisse auf dieselbe Weise anderen Menschen mitgeteilt und können von diesen abgelehnt oder angenommen werden, wiederum mit einer Begründung der gleichen Art, so ist das bei der Gnosis anders. Die gnostische Erkenntnis ist im Grundsatz nur eine und wird in einem Akt erworben. So sagt der Gnostiker Simon: Es ist wahr, dass in diesen Wissenschaften, die allgemein üblich sind, jeder, der nicht gelernt hat, auch nicht Kenntnis hat. In Sachen der Gnosis aber hat einer gelernt, sogleich wie er gehört hat. Und in einer heidnisch-gnostischen Schrift heißt es, als der Offenbarer sich in seiner wahren Gestalt zeigte: Und sogleich wurde mir alles schlagartig klar. Das zeigt sich in den gnostischen Schriften auch darin, dass es öfter heißt, ein Satz aus dem Alten oder Neuen Testament. Das ist ein Überfall! Legen Sie sich flach auf den Boden und falten Sie die Hände über den Nacken. Wir finden auch in den gnostischen Schriften Sie da. Und Sie? Mühsame Erarbeitung. Na also, warum denn nicht gleich? Erkenntnisse. Kein langsames Heranführen an die Wahrheit. Im Allgemeinen nehmen die Gnostiker auch auf die Philosophie keinen Bezug. Ich lese jetzt einige Stellen aus einem Text des Basilides, wie wir ihn im philosophischen Seminar der Universität Beersheba übersetzt haben. Als also nichts da war, keine Materie, keine Substanz, nichts Substanzloses, nichts Einfaches, nichts Zusammengesetztes, nichts Nicht-Zusammengesetztes, nichts Nicht-Sinnliches, überhaupt nichts, was man nennen oder durch sinnliche Wahrnehmung erfassen kann, nichts von den geistigen Dingen und so auch nichts von alledem, was auf noch feinere Weise einfach beschrieben werden kann. Da wollte der nichtseiende Gott nicht auf geistige, nicht auf sinnliche Weise, ohne Wollen, ohne Entschluss, ohne eine Regung, ohne ein Begehren, einen Kosmos schaffen. Dass er wollte, sage ich nur, so sagt er, um ein Wort zu haben. Wille, Geist und Sinne waren nicht beteiligt. Füllen Sie das, wenn, den ganzen Sack, alles, was Sie im Tresor nicht, haben. Machen Sie keine Umstände. Versuchen Sie nichts, gar nicht. Sie alle, sondern ich weiß, wie viel Sie im Tresor haben. Betätigen Sie nicht den Alarm. Sobald Alarm ertönt, beginne ich zu schießen. So! Die so viel zur Warnung. Stamm, bis die Polizei eintrifft, lebt niemand mehr von Ihnen. Lette, haben Sie das verstanden? Die Samenkörner, die von der Pflanze kommen. Und jetzt kommen, los! Die wieder vielfältig Samen immer neuer Pflanzen ausstreuen. So machte auch der nichtseiende Schöpfer eine nichtseiende Welt aus dem Nichtseienden, indem er nieder und zugrunde legte einen einzigen Samen, der in sich alle Samen der Welt enthält. Um das, was jene sagen, deutlicher zu machen, wie das Ei eines bunten, vielfarbigen Vogels, etwa eines Pfaus oder eines noch bunteren und vielfarbigeren Tieres. Das Aussprechen dieses Namens geschah auf folgende Weise. Ach Chris, ich liebe dich doch. Habe dich immer geliebt, von allem Anfang an. Liebe dich noch immer. Ich liebe dich als Ganzen, deine Augen, das Lächeln um deinen Mund, deine Art, dich zu bewegen, deinen Gang, deine Haltung. Naja, und deine Art, keine Schwierigkeiten zu haben. Deine Art, sich über alle Schwierigkeiten hinwegzusetzen oder durch sie hindurchzusehen. Das Meer der Schwierigkeiten dieses Lebens zu teilen, wie los ist das rote Meer, um trockenen Fußes drüben anzukommen. Meistens als Einziger. Klar, ist das nicht so, Chris? Klar! Ich möchte mit dir gehen. Hey! Nur mit dir möchte ich gehen. Ich liebe dich. Auf Kurs! Ich liebe dich. Okay! Hört ihr die Yacht? Ich hatte sie Anne geschenkt. Wie großzügig. Ein Bumerang? Ich bin einfach krank nach dir. Krank nach deinen zweideutigen Blicken, die manchmal so... So etwas konnte wiederum nur Anne sagen. Du wirst lachen. Sie hat es sogar gesagt. Oh, Miriam. Wenn ich die Augen schließe, bist du Anne. Wenn ich sie öffne, bist du Miriam. Dann lass die Augen offen, mein Lieber. Ich möchte nämlich kein Anne-Ersatz sein, Chris. Und schon gar nicht nach all dem, was du mir über Anne erzählt hast. Ich hoffe ja auch, dass du es nicht bist. Du erinnerst dich nicht gerne an Anne? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Es war eine Hassliebe. Ich hasse dich. Dich, egozentrische Narzisst. Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob es dich wirklich gibt. Die Art, wie wir aneinander gerieten? Du meinst die Geschichte mit der Telefonnummer? Ja, das war echt sonderbar. Ist es noch immer? Sie erschien auf dem Display, als ich das Notebook einschaltete. Spontan. Ohne Namen. Aber du kannst mich ja mal anfassen. Auch anfassbare Dinge sind nicht immer wirklich, Miriam. Die Wirklichkeit ist eine verrückte Sache. Ich habe täglich damit zu tun. Willst du denn, dass ich dich anfasse? Oh Gott, machst du zicken? Hat dich deine Affäre mit Anne so krank gemacht? Es war keine bloße Affäre. Okay, okay, keine bloße Affäre. Ich bin dabei, mich in dich zu verlieben, Miriam. Oh Gott, Miriam, sagst du? Miriam, in wen verliebst du dich im Moment? In Miriam? Oder in Anne? Das weiß ich nicht! Wie konnte ich nur je gesagt haben, ich liebe dich? Dich träume, dich in dich hineinträume, dich aus dir hinausträume, hinwegträume aus allen Realitäten, aus all den Wirklichkeiten und Wahrheiten. Gab es diese Anne wirklich? Oder ist sie nur ein Wunsch von dir? Das Traum- und Trugbild deines Lebens? Dein Traum, von einer Frau einmal geliebt, das andere Mal gehasst zu werden? Weil du dich selbst nicht entscheiden kannst, weder für das eine, noch für das andere. Je länger ich dir zuhöre, umso weniger weiß ich das. Hast du je gewusst, wen du liebst, außer dir selber? Brauchst du überhaupt einen Menschen, außer dir selber? Fühlst du dich wohl in deiner solipsistischen Überzeugung? So eine Frage konnte nur Anne stellen. Du bist ja doch Anne. Gib es zu. Du gleichst Anne in allem, nicht nur in der Stimme, auch in deiner Wortwahl, deiner Diktion, deiner Ironie, deinem Ernst, deinem Spott, deiner Art, Fragen zu stellen, auf gestellte Fragen zu antworten. Ich bin glücklich, dich getroffen zu haben, wie immer du auch heißt, wo immer auch du herkommst, wer immer du auch bist. Ich habe dich gefunden und du hast mich gefunden. Denn solche, wie wir es sind, finden einander immer wieder. Sie haben eine Witterung füreinander. Ihre geheimen Signale und Emanationen. Die Seele drüber! Und riesig ist es geworden! Man sieht nur noch Wasser! Kein Land mehr! Der Schaum legt sich in Streifen! Das Meer ist schwarz! Und weg von den Wellen kämmen ab! Windstärke 7 mit Tendenz nach 8! Hast du Angst? Hatte Anne Angst? Nein! Sie war wunderbar auf See! Klar zu denken! Klar! Ich bin keine Selbstmordattentäterin. Ich bin jetzt ganz nüchtern. Es hat keinen Sinn. Wir sind einander zugleich. Träumerin gegen Träumer. Lügner gegen Lügnerin. Betrügerin gegen Betrüger. Das hebt sich nicht auf. Das ist Mord. Gegenseitiger. Endstation. Sind Sie Dr. Miriam Gold? Ja. Bitte verlassen Sie die Yacht und folgen Sie uns. Was denn? Wer sind Sie denn? FBI, Bundespolizei. Mrs. Gold. Sie stehen im Verdacht, am 29. März um 16.35 Uhr einen Raubüberfall auf die Zweigstelle der American Express Bank in Sausalito verübt, ein Kind entführt und dieses getötet zu haben. Diese Vorwürfe sind absurd. Total absurd. Alle Zeugenaussagen und Indizien sprechen gegen Sie, Mrs. Gold. Hier sind die Fotos der Überwachungskamera. Sie waren so unvorsichtig, ohne Gesichtsmaske zu arbeiten. Sie sind eindeutig zu erkennen. Dann die Sprachaufnahme. Die aufgenommene Stimme ist sprachanalytisch eindeutig als die Ihre identifiziert worden. Sonderbar. Ich bin aufgrund meiner Sprache hier schon einmal mit jemandem verwechselt worden. In einer Art, die in mein Leben eingegriffen hat. Das Wichtigste kommt aber noch, Dr. Gold. Das werden Sie uns erklären müssen. Die Fingerabdrücke. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Fingerabdrücke überall im Fluchtauto vorgefunden wurden? Ich erkläre es weder mir noch Ihnen. Zufällig habe ich etwas bei mir, was Sie interessieren wird. Der Text des Basilides, den Sie soeben gehört haben, repräsentiert die totale Negation alles dessen, was in unserer Erfahrungswelt, in der vierdimensionalen, raumzeitlichen Welt, würde man seit Albert Einstein sagen, enthalten ist. Ja, sogar die Negation der Negation. Nicht, nicht, nicht. Negation. Was soll der Quatsch? Der Negation. Das ist eine Stelle aus meiner Vorlesung, die ich zur selben Zeit, zu der nach Ihren Angaben der Raubüberfall in Sausalito stattfand, 60 Meilen entfernt an der State University San Jose, vor 70 oder 80 Hörern gehalten habe. 70 bis 80 Zeugen und einige Fotoaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht worden sind. Hier. Und dann ist da noch etwas. Ich habe vor der Vorlesung in der Bankfiliale auf dem Campus Geld abgehoben. American Express. Hier haben Sie die Quittung mit Datum und Uhrzeit. Oh Gott, was ist das? Wo kommt das her? Das ist entsetzlich! Es ist überall! Sie müssen auf den Bäumen sitzen! Draußen! Hunderte, Tausende, Zigtausende! Aber man sieht sie nicht! Auch hier! Im Raum! Die Fenster sind erschallig! Es muss durch den Lüftungsschacht kommen! Aber auch auf den Lautsprechern! Sie sind überall! In den Städten auch! San Francisco, Los Angeles, New York, Moskau, Berlin, Kapstadt. Millionen, Milliarden, Billionen. Innerhalb von Minuten. Hat das was mit unserer Sache zu tun? Das ist doch Irrsinn. Was für ein Zusammenhang. Eine gute Frage, Kurtz nicht weitergefragte Frage. Wir wussten es nicht. Wir waren uns bewusst, dass diese Welt, die wir sahen und hörten, in der wir lebten, die wir anfassen konnten, auf der Wahrnehmung von Länge, Zeit und Gewicht beruhte. Auf Metern, Sekunden und Kilogrammen, aus denen sich die Wunderwelt der Technik entwickelt hatte. High-Tech. Aber wir ahnten auch, dass dies eine primitive Sicht der Dinge sein konnte. Alain Aspect hatte 1981 in der Sorbonne mit aufsehenerregenden optischen Experimenten gezeigt, dass zwischen den Elementarteilchen der Materie ein rätselhafter Informationsaustausch stattfindet, gleich ob sie Millimeter oder Lichtjahre weit voneinander entfernt sind. Die Weltphase des Nicht-Räumlichen, Nicht-Zeitlichen, Nicht-Kausalen schien damit erschlossen zu sein. Und der deutsche Physiker Ludwig Stegmüller äußerte, hier sei zum ersten Mal eine metaphysische Dimension experimentell bewiesen. War das die geistige Dimension, die Materie erzeugt? Das Bewusstsein, welches das Sein bestimmt? Existiert nichts außer unseren Bewusstseinen und Selbstbewusstseinen? Gibt es keinen Urknall, keinen fernen Nebel, keine Galaxie, in der wir leben, kein Sonnensystem ohne unser Sehen, Denken, Fühlen und Träumen? Stirbt all das, wenn wir sterben? Kehrt all das zurück in eine transenergetische, transmaterielle, transkausale Phase, aus der die Welt, wie wir sie für wirklich halten, in jedem Moment neu heraustritt? Wie wir soeben erfahren, sind einzelne Cholera-Fälle auch in der Bundesrepublik aufgetreten. Die ansteckende Krankheit, die Epidemic has broken out all over the country. Blaming hundreds of thousands of people in Central Africa. California appears to be the end of the Gesundheitsministerium. La dimension de l'hygiène est exactement ce qu'on a connu jusqu'à présent. Der Bevölkerung wird eingestellt, den Hausarzt oder örtlichen Gesundheitsdienst zu beschäftigen. Die Impfung wird von den Krankenkassen vorbezahlt. In einzelnen sind die originalen Cholera-Fälle aufgetreten sind. Berlin, Mannheim, einige Dörfer in Schleswig-Holstein, feiner sehen, wie Roma, Napoli, Brindisi, Palermo, diverse Località della Toscana e poi Venezia, Milano. Wie das Gesundheitsministerium bekannt gibt, heute auch in Mitteleuropa die Cholera ein epidemisches Ausmaß an. Selbst in einigen Gesangsdörfern Österreichs, der Schweiz und des deutschen Landes sind Krankheitsfälle aufgetreten, obwohl die Ist Leubonet jetzt total verrückt geworden? Was ist denn? Ihr sagt ja gar nichts. Oh Gott. Da liegt etwas vor uns wie eine offene Wunde. Hatten wir dem Planeten diese Wunde geschlagen? Neuronet? Die Black Hole Cyber Gang? Das Pentagon? Hatte Greta recht behalten mit ihrer Befürchtung? Selbsterregende Schwingungen, Hyperoszillationen, Rückkopplungen, ein Feedback-Zirkus zwischen Moskau, New Delhi, Kapstadt, Panama, Honolulu? Handelt es sich um die Manifestation von Brandon Carters starkem anthropischen Prinzip, das Universum muss so beschaffen sein, dass es bewusste Wesen einlässt? Wir aktualisieren das Universum? Kein Sein ohne Bewusstsein? Produzierte hier ein monströses, geistiges Prinzip vor unseren Augen und Ohren eine Szenerie von monströsen Materien, Wirklichkeiten, Schicksalen? Hatte das um den ganzen Planeten vernetzte Gehirn von Neuronet ein Irrenhaus erzeugt? Ließ Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen sterben? Soeben erfahren wir, dass die Seuche jedoch nur in einem globalen Gebiet auftritt, das sich in einem scharf abgegrenzten Fünfeck zwischen Moskau, Delhi, Kapstadt, Honolulu und Quebec erstreckt. Alle Gebiete außerhalb dieses geografischen Fünfecks sind von der Seuche nicht betroffen. Die Gesundheitsbehörde und die Wissenschaft stehen vor einem Rätsel. Schalten Sie Neuronet ab! Terminieren Sie alle Programme! Lösen Sie alle galvanischen Verbindungen! Killen Sie das Monster! Töten Sie das Ungeheuer! Hallo Chris, ich fahre soeben von San Jose ab. Ja, auf dem Highway. Es ist kein starker Verkehr, ich kann mich mit dir gut unterhalten. Keine Sorge. Ich habe die Freisprechanlage, beide Hände am Lenkrad. Chris, ich habe mit Tel Aviv telefoniert. Man kennt dich dort. Natürlich kennt man dich. Und deine Arbeiten. Nein, das Neueste natürlich noch nicht. Aber das ist genau das, worauf sie in Tel Aviv abgefahren sind. Total abgefahren, sage ich dir. Es ist alles kein Problem. Wo sollte das Problem sein? Du wirst weniger verdienen als hier in Kalifornien, das ist klar. Soll sein. Aber ich habe Geld. Kein Problem. Meine Familie betreibt den größten Obstexport aus Israel. Na, wenn das nicht ist. Du und ich und du. Kabbalah, Gnosis und Ditford Functions. Ditford Functions, Gnosis und Kabbalah. Ein magisches Dreieck. Ein mystisches Dreieck. Triangulum Mysticum. Die ältesten Wissenschaften der Welt und die jüngsten Erkenntnisse davon, was die Welt im Innersten zusammenhält. Unified Theory of Kabbalah, Gnosis and Ditford Functions. Wie findest du das? Israel ist ein wunderbares Land. Das Labyrinth der 32 Wege des Yetzirah. Der erste heißt der gemeine Verstand und ist das ursprüngliche Licht des Verständnisses und ist die erste Herrlichkeit, deren Sein irgendein Geschöpf begreifen mag. Der 32. ist der dienstbare Verstand und heißt also, weil er ist ein Ordner aller Dienenden im Werke der sieben Planeten nach ihrer Schar. Denn in den 10 Zahlen und den 22 Buchstaben ist der Grund aller Dinge enthalten. Aus dem Ensof, dem Urahn, gehen hervor die 10 Sephirot. Das sind die Zahlen, Formen und Lichtströme, aus denen zusammengesetzt ist Urbild der irdischen Welt und des irdischen Menschen. Adam Katman, das ist hebräisch und heißt der erste Mensch aus der Welt des Urbildes, aber gehen hervor Beria, das ist die Welt der Formen, Jezira, das ist die Welt der Engel, und Asia, das ist die Welt der Materie und der Mensch gehört an. Miriam hat es nie gegeben. Sie war und blieb verschwunden. Alle Nachforschungen waren ergebnislos. Ihre kalifornische Autonummer gab es nicht und hatte es nie gegeben. Rückfragen bei der Kriminalpolizei bezüglich ihrer Verhaftung brachten kein Ergebnis. Die zuständigen Beamten waren entweder nicht erreichbar oder konnten sich an diesen Fall nicht erinnern. Auch von der San Jose University war keine klare Auskunft erhältlich. Frau Dr. Miriam Gold habe ihre Gastprofessur abgeschlossen und sei abgereist. Vermutlich, hieß es. Eine eigenartige Reserviertheit aller Stellen wurde diesen Nachforschungen entgegengebracht. Oder Desinteressiertheit. Auch über die Cholera-Epidemie gab es keine Nachrichten mehr. Zeitungsmeldungen darüber waren nicht aufzufinden. Ausweichende, nicht wissende Antworten überall. Kein Mensch schien erkrankt, niemand zu Tode gekommen zu sein. War der Traum eines Ungeheuers auf rätselhafte Weise in unser Bewusstsein gedrungen? Von Anne gab es nach wie vor keine Spur. Es ist dir aber klar, dass deine ersten Telefonate mit Miriam stattfanden, bevor noch die Black Hole Cyber Gang aktiv wurde. Bevor Neuronet global installiert wurde und vor unserer Sprachanalyse. Wenn Miriam ein Produkt von Neuronet gewesen wäre, dürfte Miriam nicht vor der Inbetriebnahme von Neuronet in Erscheinung getreten sein. Da ist ein Widerspruch. Ja, ein Widerspruch wie eine Fata Morgana. Trug dieser Widerspruch eine Hoffnung in sich? Jordan! Hallo, hier ist Jordan! Diamond Foundation! Wer ist denn da? Melden Sie sich doch bitte! Zikaden, Bericht über ein Experiment. Sie hörten ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Die Rollen und ihre Darsteller: Miriam und Anne, Martina Gedeck. Chris Jordan, Stefan Schwarz. Mrs. President, Angelika Bartsch. Greta Weiss, Veronika Bayer. Kurt Jenkins, Viktor Neumann. Mess A. Leiner, Gunda Aurich und Steffen Schult. Colonel, Hans Schulze. In weiteren Rollen: Reinhard Becker, Steve Carrière, Bertie Nyman, Lorenza Pampaloni, Matthias Ponier, Chantal Schlicht, Tom Zahner und Marc Zack. Technische Realisation: Theresia Singer, Markus Hassler und Elke Tratnik. Regieassistenz: Ariane Kessisoglu. Regie: Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1998.